Kundgabe 623. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.10.1938. Gebet im Namen Jesu. Schauen im Traum. Liebe und Weisheit. Was ihr in meinem Namen erbittet, wird euch gegeben werden. So habe ich selbst euch die Zusicherung gegeben, dass ihr empfanget, was euch Not tut auf Erden. Und jegliches Gebet wird erhört werden, wenn es euch zum Seelenheil gereicht. Daher wird auch meine Liebe ewiglich bei euch sein, die ihr diese meine Liebe erfleht. Und wenn ihr nun glaubet, dass ihr durch Anrufen meines Namens euch jeden Beistand sichert, warum banget ihr dann noch? Siehe, mein liebes Kind, wenn ihr an mich glaubt, so ist euch jede Hilfe gewiss, denn ich verlasse die meinen nicht und will nicht, dass sie in Angst und Sorgen hilflos sind. Und wie viel lieber werde ich den Bittruf erhören, der dem Seelenheil eines Erdenkindes gilt. Ihr habt mir eine Wohnstätte bereitet in euren Herzen, und wo ich weile, ist Leid und Not verbannt. Lasset mich nur immer für euch sorgen. Haltet mir nur euer Herz rein und vertrauet mir, so wird sich alles Leid in Freude verwandeln. Und ihr werdet mir immer näher kommen auf Erden schon und dereinst im Jenseits. Und nun höre, was dir dein Heiland verkündet. Sonnige Wege soll dein Geist wandeln in einer Nacht, da sich deine Seele löset von ihrer körperlichen Hülle. Und die Leiden der Erdenzeit werden vergessen sein im Anblick der ungeahnten Herrlichkeit im Jenseits. So wird dir die geistige Sphäre vertraut werden zum Zwecke des Ausreifens deiner Seele, auf dass du die Tätigkeit auf Erden voll und ganz ausführen kannst, in tiefster Überzeugung. Denn meine Arbeiter müssen äußerst stark im Glauben sein, wollen sie den Widerständen trotzen. Sie müssen in der Liebe zu mir aufgehen, denn diese Liebe wird ihnen Kraft geben im Streit für meinen Namen. Die Weisheit allein ohne Liebe wäre totes Wort. Doch du sollst in der Liebe und in der Weisheit stehen. Und es werden unzählige durch dich die Lehre Gottes empfangen und ihr anhangen. Lebendigen Glauben wird diese Liebe nach sich ziehen, denn wer mich aus ganzem Herzen liebt, der glaubt auch an mich, und wer den Glauben hat, steht in meiner Gnade. Und so erkennt der den Geist Gottes, der in meiner Gnade wandelt, denn er haftet nicht mehr an der Welt, sondern lebt in mir und mit mir, und ich begleite ihn auf allen Wegen. Seltsam ist einem solchen Erdenkind der Anblick der himmlischen Herrlichkeit. Er sieht und fasset es dennoch nicht. Sein Auge erschaut Licht und glaubt es nicht ertragen zu können. Und seine Lippen formen nur ein Dankgebet. Und voller Liebe und Milde ist der Blick des Heilands gerichtet auf dieses Erdenkind. Und die Sehnsucht im Herzen dessen wächst ins Unermessliche. Doch es muss zur Erde zurück und das Traumland wieder verlassen, denn die Erdenaufgabe ist noch nicht restlos erfüllt. Doch die Kraft ist vermehrt, der Glaube ist gefestigt und die Liebe entflammt zu höchster Glut. Der Wille zu dienen ist des Erdenkindes heiligster Vorsatz. Es gibt sich voll und ganz dem göttlichen Heiland zu eigen. Denn meine Liebe hat es ergriffen mit aller Gewalt. In seligster Versunkenheit wirst du dann deine Aufgabe erfüllen und mir ein treuer Diener und Verkünder meines Wortes sein. Und meine Liebe wird dich segnen. Amen.